Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite. Wir haben doch jetzt die Ehe für alle, die exportieren wir nach Großbritannien. Für diskrete Treffs. Er ist halt am Bodensee und der bietet sich das an. Ein Notfall. Hammer, Wahnsinn. Ey, boah, das ist voll geil. Hallo und herzlich willkommen zu Die Elite mit dem Auslöpsjedi und dem Zeilenende. Schön, dass ihr wieder da seid. Das war nix, oder? Das zieht nicht so ganz. Das ist nicht so ganz. Das ist ein tolles Bier. Naja. Das ist das Alter. Aber klirr. Ja, bei dir läuft schon. Siehst du mal? Quelle über. Ach, siehst du mal. Dolly ist immer noch nicht da. Das ist schön. Die Sonne scheint wieder. Wir sitzen auf dem Studiodach. Ja, und wir haben die Wette gewonnen. Wir haben es geschafft, bei RTL einen Idioten reinzukriegen, der 47 Mal Hammer, Wahnsinn, ey, boah, das ist voll geil, sagt. Und das auch noch auf Schwäbisch. Das muss man echt mal hinkriegen. Das ist der Hammer. Das war Wahnsinn. Der voll der brutale Wahnsinn. Ja, der Herr Hannes war echt super. Also das war geil. Johannes, Respekt, also auf Johannes hier. Johannes, das ist für dich. Super gelaufen, das ist der Wahnsinn, der Hammer. Genau. Eieiei. Der Hammer. Oh, ist zwar ein Münchner Bier hier, aber es ist egal, ist der Wahnsinn. Das ist so hell wie der Himmel über Schwaben. Ja, als Folge 14 Elite. Ja, Dolly ist ohne da und alles gut ist. Genau, wenn die Frauen aus dem Haus sind. Ja, ganz aus dem Haus waren sie ja nicht. Also es ist ja, die Bachelorette war ja jetzt im Fernsehen, also. Ja gut, und dann war sie auch bei uns im Haus, weil die Flimmerkiste natürlich laufen musste. Genau, aber das war doch ein geiles Finale. Also du hast ja gar nicht gesehen, du warst ja... Ich habe gestrickt und bin eingeschlafen. Ja, dann muss ich es erzählen. Also im Grunde ist es ja so gelaufen, dass die am Anfang ganz viele Typen hatte. Ja. Und am Ende ist dann tatsächlich so klassisch frauenbildmäßig das draus geworden. Und zwar hatte sie die Auswahl zwischen einem wohlhabenden Gastroplaner. Oh. Ich glaube, wir machen gerade Podcast 101. Wir haben eine Sirene im Hintergrund. Ein Notfall. Es ist geil. Also normalerweise hört man das immer nur irgendwie in anderen Podcasts. Jetzt haben wir auch die Sirene im Hintergrund. Das ist doch mal schön. Genau. Also falls nochmal eine kommt, ja, dann holen sie uns. Holen sie uns. Befreit uns. Also fassen wir zusammen, die Bachelorette. Am Ende hatte die Frau aus 22 wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Typen, hatte sie drei Typen ausgewählt. Ja. Einen Rockstar. Ja. Einen wohlhabenden Gastroplaner, der ein Restaurant plant. Aha. Also der hat so viel Kohle, dass er sich einfach ein Restaurant planen kann. Und einen wohlhabenden Segelschnösel vom Bodensee, also unseren Johannes, den wir da ja... Hammer. Da Hammer. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Genau. Und im Grunde ist das ja schon, das zeigt ja schon, was die Frau von heute möchte. Also im Grunde klassisch die drei Typen. Wohlhabender Macher und Rockstar. Am Ende hat sie mir den Rockstar genommen, also Macher mag sie gar nicht, also hat den Rockstar genommen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich hätte das Geld genommen. Nee, es ist nicht Geld oder Liebe, es ist Bachelor. Also die muss am Ende den Typen. Das macht nicht Jürgen von der Lippe. Nee, die muss am Ende den Typen nehmen. Ach, ist ja. Es gibt gar keinen Moderator, das wird ganz ohne Moderator gemacht. Das ist ja grässlich. Also sie stellen einfach eine Kamera in, keine Ahnung, in München auf. Nee, das findet immer in solchen. In solchen geilen Ecken wie Marbella oder Südafrika oder Miami oder sowas statt. Also das ist schon... Aha. Und da stellen die eine Kamera auf und warten drauf, dass sich da eine Frau davor verläuft, die einen Mann sucht. Nee, nee, die haben da eine Unternehmerin genommen, die jetzt quasi die Sendung eigentlich als haupttatsächliche Promo nutzen konnte. Also schon der Hammer, ist der Wahnsinn. Ah, okay. Das ist echt der Wahnsinn. Also, und das ist so geil, weil das ist echt geil. Das ist der Wahnsinn. Der Johannes, mit dem war sie auf Mauritius. Aha. Und im Grunde hat er die ganze Zeit nur gemeint, das ist der Wahnsinn, ist der Hammer. Das ist echt der Hammer, das ist schön hier, das ist schlechter. Ja? Und im breitesten Schwäbisch, das ist so schön, also das ist der Wahnsinn. Ja, weißt du, das solltest du doch wissen, je geringer der Umfang des Wortschatzes eines Mannes ist, desto besser, weil die Frau dann mehr reden kann. Nee, er hat ja ganz viel geredet. Aber er hat immer nur Hammer gesagt. Nee, der hat auch, später hat er einen riesen Schwall losgelassen, also der hat die Eltern von der voll an die Wand getextet, weil das ist ja so, oh Gott, am Anfang hatte sie drei und dann musste sie einen heimschicken, dann hat sie diesen, diesen glatzköpfigen Gastroplaner. Da sieht man übrigens, der hat vorgeplant, weil der hatte eine Glatze, damit braucht er kein Haarnetz. Zum Beispiel in der Gastro ist das Pflicht, dass du ein Haarnetz trägst, wenn du lange Haare hast. Der hat gar keine Haare, also braucht er kein Haarnetz. Genau, der Rockstar hätte da echt verloren. Genau, ja, der hat ja sogar ein Oberlippenbart. Das ist durchaus so. Also Oberlippenbart. Was hast du gegen Oberlippenbärte? Effektiv ein Rasierer in der Hand meistens. Ja, aber ich meine, so, es gibt so viele Frauen, die Oberlippenbart tragen. Ja, aber jetzt bei so, gut, ich meine, zu einem Rockstar gehört es irgendwie, aber. Siehst. Aber ansonsten, naja. Nee, aber tatsächlich der Hammer. Also der hat da richtig durchgezogen, der Johannes. Und ich meine, ganz ernsthaft, er hat es am Ende nicht geschafft, aber die haben auch geklärt, eigentlich, also im Grunde war es ja so, das waren ja 20 Typen. Und eigentlich war das gar nicht, die haben gar nicht die Frau haben wollen. Zwei haben dann auch ihr gesagt, du pass mal auf, ich will dich gar nicht, schick mich bitte heim. Ich habe jetzt hier 2 Wochen Urlaub gehabt, jetzt will ich wieder heim, ich habe keine Lust mehr, ich will meinen Job zurück. Ich habe Frau und Kinder. Die warten. Oder vielleicht auch einen Mann. Ich meine, der eine hat geheult, als sein Kumpel weg ist, als der dann später selber rausgeflogen ist, das war dem wurscht. Also deswegen, ja, also wie gesagt, das Problem ist, dieses Paarungsverhalten funktioniert halt auch nicht. Weil im Grunde haben die Jungs sich untereinander so dermaßen, also darauf anstoßen hier, das ist echt der Hammer. Ich fühle mich hier gerade wie bei der Bachelorette. Also es ist halt echt hier so Malle-Feeling, obwohl es in Marbella war. Ohne Scheiß, das ist richtig gut gelaufen. Und Respekt an Johannes. Du hast es echt geschafft, so ein Scheiß zu schwätzen. Das ist auf Schwäbisch echt... Also da weiß ich dann auch, warum der Berliner der Schwabe nicht mag, weil... Weil er ihn einfach nicht versteht. Ja, und weil es der Hammer ist. Also, ja. Nee, und der Johannes ist ja auch ein reicher Segler. Ja. Das ist das eine. Das ist ja auf jeden Fall der Hammer, dass der die nicht gekriegt hat, aber natürlich den Rockstar. Nein, der springende Punkt ist, der hat erklärt, Segeln, das liegt nicht daran, dass man möglicherweise reich ist oder Kohle hat und sich ein Schiff leisten kann. Nein, die Begründung, warum er segelt, er ist halt am Bodensee und der bietet sich das an. Also im Grunde, okay. Liebe Hörerschaft, solltet ihr am Bodensee wohnen und nicht segeln, lasst uns mal wissen, was ihr da macht, weil ansonsten bietet sich das ja, also schwimmen, segeln... Ja. Angeln und also alles, was mit dem See zu tun hat, ist ja logisch. Also genau, und wenn ihr nicht segelt, also in Zukunft vom Bodensee wegziehen, ne? Damit da nur noch Segler wohnen. Ja, es ist ja wie in Österreich. Jeder Österreicher, der fährt Ski und zwar so richtig die teuerste Latten und. Ja, und singt dabei dieses furchtbare Lied. Welches? Skifahren. Wolfgang Ambros. Ach so, echt? Was singt der da eigentlich? Skifahren ist das Lebenste. Ich habe keine Ahnung. Was man sich nur vorstellen kann. Ich meine, ich verstehe das hiesige Idiom ja schon nicht. Also da kannst du nicht von mir erwarten, dass ich das verstehe, was die Menschen noch weiter südlich sprechen. Das ist nochmal eine andere Sprache, auch eine andere Welt. Das ist eine ganz eigene Welt. Aber und die Welt hier ist ja schon der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Das Schöne ist ja, der Johannes, das musst du dir vorstellen, die hat ja dann irgendwann angefangen so aufzuzählen, ja, Johannes, wir waren da und da und haben wir das und das erlebt und er stand dann tatsächlich halt völlig entspannt da und sagte so Sachen wie, korrekt. Oh nein, ernsthaft? Das ist so geil, also wie der dann tatsächlich das dann zusammengefasst hat und auch den Rand halten konnte, wirklich, das ist richtig. Der, naja, er bestätigt immerhin seine zukünftige Nicht-Ehefrau. Er ist ja denn seine zukünftige, ja. Sie hat sich doch seine zukünftige Nicht-Ehefrau. Also ja, die an den anderen heiratet sie auch nicht. Mal so, fand die den Dialekt nicht total abstoßend? Nee, sie fanden sogar seine Eltern total sympathisch. Sympathisch? Ja, waren das Badenser? Nee, er ist Schwabe. Das ist gar nicht so einfach, weil Überlingen ist eigentlich am Bodensee und der Bodensee ist ja eigentlich so Mischmasch-Feindgebiet, weil da auch die Badener ganz viele Anteile haben. Aber ich glaube, Überlingen selbst ist schwäbisch, während zum Beispiel Meersburg... Das liegt doch direkt nebenan, oder? Ja, schon wieder badisch ist. Also Meersburg hat ja die badische Staatswein... schnödelt. Also es gibt einen ganz kleinen Flecken am Bodensee, der irgendwie schwäbisch ist und der Rest ist eigentlich schon wieder badisch. Skandalös. Also Überlingen ist, glaube ich, schwäbisch. Aber er hat auf jeden Fall geschwäbelt, ja. Die Sau. Also, und wenn er kein Schwabe ist, hier mit Schwabe ehrenhalber? Ja, auf jeden Fall ist der Hammer. Johannes, du bist der Hammer. Respekt. Ja, ja, ich meine, der David. Wer ist David? David ist der Rockstar. Ah. Der ist Schlagzeuger. Der hieß David, nicht David. Nee, der ist David. Ach, ist ja schrecklich. Wo ist der denn? Wäre Schlagzeuger bei Crow oder was? Nein, aber wäre er Kasper? Er hieße Kasper David Friedrich. Oh. Aber er ist kein Kasper, er heißt nur David Friedrich. Ja, das ist der Schlagzeuger von Eskimo Callboy. Das ist doch so eine Indie-Rock-Band, oder? Metalcore. Das ist das gleiche. Metalcore klingt aber so ein bisschen, die neuesten Platten klingen dann schon, gehen dann schon wieder so ein bisschen Richtung New Metal. New Metal, ja gut, das ist, da in dem Genre ist ja jetzt auch wieder Platz, wo Linkin Park raus ist. Genau. Aus dem Wettbewerb. Ja, das ist richtig. Nee, das war alles lustig. Die hat dann irgendwann bei ihm zu Hause, hat sie rausgefunden, von welcher Band er denn da tatsächlich ist und hat dann tatsächlich sogar gesehen, der Schlagzeug da nicht bloß, den haben die tatsächlich einkauft und der macht das hauptberuflich. Den haben sie 2002, als der andere Schlagzeuger raus ist, haben sie den nachgeholt und haben dann gesehen, ah ja, der taugt was. Und dann sind sie mit dem auf Tour und haben ein paar Alben mit dem gemacht. Und in der Zwischenzeit waren die ja sogar in den Charts, also in den Top 10, in den Albumcharts zumindest. Und haben was mit Sido gemacht. Also sie hat dann rausgefunden, scheiße, der ist tatsächlich bekannt und den könnte man dann tatsächlich doch in Betracht ziehen. Also genau, da habe ich ja was von, wenn es im Leben weiterkommt. Ich finde ja sowieso, Dating sollte nur nach dem einzigen Kriterium funktionieren, bringt mich dieser Typ beruflich weiter. Da würde dir unser heutiger Sponsor vielleicht gar nicht so zustimmen, weil die haben natürlich auch was, wenn die anderen zusammenkommen. Tut dir da sicher, dass mir unser heutiger Sponsor da widersprechen würde? Ja, denn die vermitteln ja nicht auf Ewigkeit, sondern auch immer mal auf Interim. Ja, eben drum, ne? Du suchst dir einen Partner, der dich beruflich weiterbringt und dann lässt du ihn fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn er dich weit genug gebracht und dann suchst du dir halt die nächste Vorstandsetage aus, bei der du dich durchnudeln lässt. Ach, so meinst du das? Okay. Ja. Also quasi gar nicht, wie bringt man mich fürs Leben weiter, sondern wie bringt man dich in den Lebensabschnitt weiter? Ja, klar, also ich meine, du hast natürlich immer die Option, Prinz Harry zu heiraten und Prinz William zu töten. Sobald du das geschafft hast, dann brauchst du keinen neuen Partner mehr zu suchen. Aber ansonsten für uns Normalsterbliche, na, da geht's immer um die Karriere und da muss man in Episoden denken, bis man König wird. Okay. Wenn man Prinz Harry heiratet, wird man aber doch gar nicht König. Ja, deshalb sagte ich ja, du musst auch noch Prinz William umbringen. Aber auch dann wirst du nicht König, sondern Königin. Wir haben doch jetzt die Ehe für alle, die exportieren wir nach Großbritannien. Das ist so unser Abschiedsgeschenk, bevor wir sie aus der EU rausschmeißen. Apropos Ehe für alle, wissen das eigentlich die katholischen Priester, dass die jetzt auch, weil sie sind ja auch alle. Die sind jetzt auch alle. Ich weiß noch nicht, wie sie das Problem gelöst haben. Ja, das Zölibat heißt ja, sie dürfen sich nicht fortpflanzen, richtig? Das heißt also, sie dürfen jetzt heiraten, aber gibt es dann keinen sakramentalen Konflikt? Wir hatten das ja schon mal geklärt. Ich meine, die Nonnen sind verheiratet mit Jesus, alle, durch die Bank. Naja, also so viel übrigens zum Thema, die katholische Kirche ist gegen viel Weiberei. Die sind den Moslems näher, als ihr denkt. Das ist ja auch eher gut, aber bei den Messer-Ehe für Allah. Das war jetzt flach. Ja, natürlich ist es flach, aber es ist ja auch... Also kommen wir mal zum heutigen Sponsor, weil hier müssen die Lichter anbleiben. Irgendwer muss ja hier dieses... Das Bier bezahlen. Leckere Münchner Bier bezahlen. Unser heutiger Sponsor. Es perlt. Ein alter Bekannter? Ja, ein alter Bekannter, weil er hat sich etabliert. Es ist ein elitärer Partner. Die Nummer 1 am Platz. Ja, und auch für Akademiker. Das müsste man eigentlich mal überlegen. das kam jetzt gar nicht so raus bei der Bachelorette, wie viel Akademiker da eigentlich im Finale waren. Ich glaube, die waren alle keine Akademiker. Lass uns mal durchzählen. Also Musik kann man studieren. Nee, er hat keine Musik studiert. Er war. Man kann auch Rockmusik studieren. Ja, er war kein studierter Musiker, er war Schlagzeuger. Vielleicht hat er Straßenabitur. Nee, er war Schlagzeuger. Mist. Aber Bassisten sind doch die Dummen. Ja, aber er war Schlagzeuger, das reicht ja auch schon. Okay, kein Abitur. Ja, der Abitur ist ja was anderes, aber Akademiker, wir reden ja von Akademikern. So, dann der Johannes, der war Marktleiter in irgendeinem Baugewerbe. Kein Abitur. Ja, vielleicht hat er Abitur, hat er vielleicht schon, aber... Kein Studium. Und der Gastrofuzzi, der ist halt Gastrofuzzi. Also ich glaube nicht, dass der studiert hat. Der ist, Kann man braten, kochen, Spiegelei wenden, studieren? Nee. Apropos, liebe Sponsoren da draußen, falls ihr uns nicht sponsern wollt, aber irgendwie so ein Gastrounternehmen. Ich glaube, der Niklas hat diese Sendung auch genutzt, um natürlich da Sponsoren für seinen Gastro-Plan an Land zu bringen. Genau, also liebe McDonalds-Filialleiter, wendet uns vertrauensvoll an uns, wir schleusen euch bei der Bachelorette ein. Genau, also wir vermitteln euch an Niklas. Ja. Genau, dann machen wir sowieso mal so Bachelor sucht männliche Bachelor. Ja, das ist ja das nächste Ding, dieser Sebastian, der als viertes übrig geblieben ist, der in der letzten Folge schon raus ist, der hat ja mehr geweint, als sein Kumpel gegangen wurde, als sie ihn rausgeschmissen hat, mit anderen Worten. Es gibt ja, in Amiland gibt es ja so schöne Finding Prince Charming. Oh. Also es gibt da quasi ein Bachelor-Retten-Gay-Format. Ja. Ob es da auch ein Lesbenformat gibt, weiß ich übrigens nicht. Das wäre ja eigentlich auch mal schön, aber ich glaube da... Naja, also sagen wir mal so, bei Schwulen ist das halt einfacher. Man muss einfach sämtliche männlichen Stewardessen der diversen Fluggesellschaften einsammeln und fertig. Ja, siehste. Also fassen wir zusammen, unser heutiger Sponsor ist Elite-Partner. Bevor wir jetzt zu sehr abschweifen. Genau, und weil wir eine Full-Service-Agentur mit Dienstleistungen jeder Art sind, haben wir natürlich jetzt auch eine Aufgabe. Ja, wir dürfen hier so ein paar wirklich harte Fälle vermitteln. Also genau. Das sind natürlich alles Akademiker und Singles mit Niveau. Also liebe Zuhörenden, Zuschauenden und Mitlesenden, ich weiß nicht, auf welchem Weg euch das hier erreicht. Wir hoffen, wir haben hier das Richtige für euch. Also ich fang mal, glaube ich, an. Fang einfach mal an, hau was raus. Also hier ist jemand, der sich nennt Netter Käfer, wünscht sich nettes Käferchen. Er ist 54. Also im Grunde sucht er, das ist jetzt gar nicht so einfach, also wir sehen schon das Problem seine Stellungsanzeige. Genau, also diese Stellungsanzeige ist, also er sucht sie, aber wenn er jetzt also ein Käfer ist. Ist er eher rund, er sucht ein Käferchen, also er sucht quasi auch was rund ist, aber kleiner ist als er. Ja, aber ist so die kleine Form von einem Käfer nicht ein Fiat 500? Der war jetzt extrem weit hergeholt. Der schwirrte in der Luft rum, wie ein Käfer. Nee, wir reden nicht über die Autoindustrie, das muss echt nicht sein. Also dann nein. Falls du holdes Käferchen dich angesprochen fühlst, wir hätten einen netten Käfer. Ich hätte im Angebot eine rassige Oberärztin. Rassig, wichtig. 44, 1,70 mit sexy Figur, liebevoll und unkompliziertes Wesen, sucht Harmonie und Glück in einer schönen Partnerschaft. Die Dame hat aber wenig Zeit, weil die jedes zweite Wort abkürzt. Ja, das ist dem Platz geschuldet wahrscheinlich. Ja. Aber kannst du mir erklären, also ich sehe zwischen rassig und unkompliziert irgendwie einen Widerspruch. Ist ja unkompliziert rassig. Was ist denn noch? Oder meint die rassisch unkompliziert? Genau, wahrscheinlich meint sie rassisch unkompliziert. Also wahrscheinlich ist sie entweder arisch oder eine andere Rasse, aber unkompliziert. Also eine ganz unkomplizierte Rasse vielleicht. Puh, keine Ahnung. Vielleicht ist die ein Käfer. Ein Käfer? Marienkäfer? Nein, Käfer sind komplett komplex. Also diese ganzen Insekten, also Käfer sind Insekten. Insekten sind ein extrem komplexes Schema. Kannst du dir vorstellen, wie viele Käfer es gibt auf der Welt? Also es muss ja auch nur der passende Käfer wahrscheinlich sein. Deswegen, nee, ich glaube, nee. Hm. Also vor allem, Käfer sind rassentechnisch überhaupt nicht einfach. Weil? Weil es viel zu viele verschiedene davon gibt. Also das ist tatsächlich ein Problem. Okay, ja, ich verstehe, da kommt man mit so einer binären Logik Mensch unter Mensch halt einfach nicht weiter. Ja, also ich habe hier eine Dame, Zuckerpuppe Anfang 50. Oh. Sucht solventen Sugar Daddy. 70 plus für diskrete Treffs. Also wir haben hier eine Dame, die sich als Zuckerpuppe bezeichnet. Allerdings ist sie über 50. Naja, Zucker verdirbt halt nicht. Ja, das Interessante ist eigentlich, sie sucht einen Sugar Daddy. Also das ist halt, eigentlich ist doch ein Sugar Daddy jemand, der Zucker gibt und nicht Zucker nimmt. Ja. Dementsprechend, wenn sie schon eine Zuckerpuppe ist, ist sie doch eigentlich schon gestopft wie Sau. Ja, aber mit Zucker. Weiß ich nicht, vielleicht ist das so ein Fetisch, irgendwie, keine Ahnung, absichtlich Diabetes zu bekommen. Ich weiß ja nicht, es gibt ja alle möglichen Fetische. So zum Beispiel diesen Fetisch, sich in einer Castingshow Partner zu suchen. Okay. Also, falls ihr euch angesprochen fühlt, liebe 70-plus Zuschauer, meldet euch auch mal. Wir hätten da auch eine E-Mail-Adresse im Notfall. Internet, dann bräuchtet ihr Internet, liebe 70-Jährige. Ja? Ja, auch du da hinten. Du Hörgerät anschalten. Hallo. Über 70 Jahre, genau, du bist gemeint. Na ja, ja. Ja, der Kaiser war ein ganz netter, ist klar. Aber hier Zuckerpuppe, Anfang 50, nicht aus den 50ern, Anfang 50. Mach du mal weiter hier. Ja, ich merke schon, das gibt nichts, das dauert ja auch zu lange. Mach mal lieber eine schnelle Nummer für die Damen, die gerne auch vorher mustern wollen. Wir haben hier eine exklusive Partnerwahl. Baron Mitte 70, Anwalt 62, Zahnärztin Ende 60, Privatier Mitte 50, sofort kennenlernen, Anruf genügt. Samstag, Sonntag ab 11 Uhr. Ich nehme mal an, das ist der Besichtigungstermin. Hä? War das irgendwie vier auf einen Schlag, oder? Ja, das ist sowieso. Es gibt einen Baron Mitte 70. Ja. Es gibt einen Anwalt 62. Und es gibt eine Zahnärztin Ende 60. Und ein Privatier Mitte 50. Und sofort kennenlernen, Anruf genügt. Samstag, Sonntag ab 11 Uhr. Ja, aber warte mal, das sind ja vier. Ja. Kriegst du die alle auf einen Schlag? Ich nehme mal an, das läuft, weißt du, wie auf dem Markt. Da kommt dann so ein, hier vom Hamburger Fischmarkt, da kommt so ein Marktschreier vorbei. Und der sagt dann, hier, meine Damen und Herren, ein Baron, Anfang, Mitte 70, noch frisch abgehangen. Wie kriegt man die dann alle auf einen Schlag? Entweder alle auf einmal, also ne, wenn die nach 2 Stunden da immer noch 2 Stück stehen, dann kriegst du auch 2 zum Preis von einem. Oder okay. Sonst wahrscheinlich einzeln, oder? Weiß nicht, vor allen Dingen, also ich glaube, die wenigsten Menschen können mit einem Baron Mitte 70 und einer Zahnärztin Ende 60 gleichzeitig was anfangen, oder? Ich weiß nicht, ich kenne die Fetische der Leute jetzt nicht so ganz. Dann machen wir da mal bei Gelegenheit ein bisschen Nachhilfe. Ja, ich muss ich mal wirklich schlau lesen. Ja, vor allen Dingen bei Zahnarzt, da gibt's doch bestimmt noch einen eigenen Fetisch für, oder? Das könnte ich mir so vorstellen, so Doktorspielchen mit dem Bohrer. Ich möchte jetzt ernsthaft nicht über Fetische reden, irgendwie. Ich merke gerade, dass mich das völlig überfordert, dass die da vier in eine Kontaktanzeige packen. Also, wo du es vorhin von Abkürzungen hattest, das ist mal wirklich effizient genutzter Raum. Also ja, ein elitärer Partner hat nicht alle Zeit der Welt. Also, das ist effizient. Also ja, aber man kann natürlich auch seine Zeit vertrödeln, so wie du. Du hast da bestimmt wieder was total Romantisches. Ja, ein jung gebliebener Kuschelbär, 67, vorzeigbar. Also, man kann ihn tatsächlich vorzeigen, wohl. Ja, in eine Vitrine setzen. Liebevoll. Suche weibliches Streichelobjekt aus angenehmem Material. Ich hätte da noch ein Kaninchen. Soll ich dir zeigen, wie süß Hasi ist? Du siehst, es ist alles sehr romantisch. Ich bin da. Ich habe natürlich wieder die Romantiker abgekriegt, weil ja, also Streicheln ist ja schon wichtig in so einer Partnerschaft. Und wenn er so ein Kuschelbär ist, dann wie hieß denn dieser Kuschelbär aus der Waschwerbung? Aus der Waschwerbung. Ja, Vernell, war das Vernell? Wo so ein Teddybär? So Handtücher? Nee, das war nicht mehr. Ich kenne nur den Bärenmarke-Bär, aber das. Nein, der Bärenmarke-Bär ist ja ein anderer. Nee, das gab, es gab einen, der so. Also falls ihr wisst, wie der, welche Werbung es war, in den dieser komische Bär Flauschig wird. Nee, weil das Waschmittel in Handtücher fallen hat sehen. Das war irgendwie so eine Handtuchwaschmarke vor allem. Okay. Interessant hier übrigens, das müssen wir natürlich aus Sicherheitsgründen, müssen wir den Namen weglassen, aber das Interessante ist, dass alle Frauen, die hier fast stehen, fast alle mit Namen hier stehen. Also die heißen dann halt tatsächlich irgendwie, während die Männer immer keinen Namen haben. Ja, aber so ein Mann braucht auch keinen Namen, der heißt normalerweise Arsch. Ah, okay. Ich meine, hier gibt es sogar zwei, die den gleichen Namen haben, aber mal kurz spontan 15 Jahre auseinander sind. Wie heißen die Damen denn? Das sag ich nicht. Du kannst ja Pseudonyme benutzen. Nein, mache ich nicht. Ich nenne jetzt auch nicht. Also dann weiß man ja, dass sie so nicht heißen, was ja auch wiederum. Okay. Ja, dann bleiben ja viele Namen übrig am Ende. Aber ich verstehe das Problem. Ja. Ja. Also hier werden durchaus keine Namen genannt, hier werden aber gerne Berufe angegeben. Ich hätte hier einen attraktiven Facharzt, einen Unternehmer der Extraklasse, einen vitalen Bankdirektor in Rente. Das darf man, der ist sowieso, der funkt nämlich SOS, also da merkt man, also liebe Leute, dem muss man tatsächlich noch Telegramme schicken. Ja, hier, ich habe auch einen, also Unternehmer. Jung 70er, geschieden, sucht sie bis 65 Jahre. Mhm. Wenn er jetzt also ein Jung 70er ist, ist er dann nicht in Rente? Hat er einen I.R. dahinter stehen? Nee, er ist Unternehmer. Dann hat er offenbar noch nicht genug Geld gescheffelt und muss weiterschaffen gehen. Ja, also liebe bis 65, ach so, deswegen bis 65, damit sie noch ein bisschen arbeitet, damit sie noch nicht in Rente damit ist. Damit sie genau seine Hartz-IV-Rente aufstocken kann. Ah ja, wunderbar. Also, gut, dann liebe berufstätige Damen, falls Sie einen Unternehmer suchen, der ja, ich verstehe langsam, warum uns Elite-Partner diese Menschen schickt. Aber Unternehmer ist ja wenigstens ein Single mit Niveau. Ja, wahrscheinlich sogar Akademiker. Ich meine, die meisten Taxifahrer sind doch, die sind selbstständig, also sind das Unternehmer. Ja, und haben auch sogar ein Niveau. Manchmal. Ja, doch, also ich. Also immer mehr, als wenn ich sie in Anspruch nehme, aber das zählt ja nicht. Ja, also ich habe noch einen kurzen hier. Er warmherzig, attraktiv, großzügig gesucht, jüngere Freundin. Also 66, da sind jetzt auch gar nicht mehr so viele Eltern. Oh ja, da ließe sich was machen. Also meine Damen, wer von euch unter 66 ist, einfach mal dem Johannes schreiben. Nee, er heißt nicht Johannes. Er heißt er. Er ist er. Okay. Er ist der Hammer. Also, aber er ist großzügig, also das. Genau, also es ist ihm egal, wie ihr ihn nennt, da steht er drüber. Genau, oder? Ich habe hier noch den Knaller. Also wenn wir schon von Männern reden, den muss ich auf jeden Fall noch an den Mann bringen oder an die Frau in diesem Fall. Ehrlicher Mann, das ist doch mal eine ehrliche Aussage. Ehrlicher Mann, 51, also geschieden wahrscheinlich, gut aussehend, gesund. Das ist wichtig, mit 51 kann man auch schon krank sein. Ja. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, also er ist Scheiße, die kleine Schwester davon. Intelligent. Es ist nicht intelligent, nett zu schreiben, aber. Ja, aber. Es ist ehrlich, dass er es glaubt. Also, Ehrlichkeit hat ja auch mit gutem Glauben zu tun. Also, er ist gutgläubig. Er glaubt quasi, dass er ehrlich ist. Mhm. Und der ist eigentlich total die linke Bazille, weil er alle anderen als unehrlich denunziert. Und er sucht Frau, also eine. Ja. Für nette Stunden, Komma, O Punkt, großes F Punkt, L Punkt. Also kleines L Punkt. O. Großes F? Ja, großes F. Also ich hätte es eher O F L, also oder für Liebe. Ja, oder fürs Leben. Oder fürs Leben? Ja, das wäre möglich, aber was ist OFL? O Punkt F Punkt L Punkt. Oder ficken lang. Weil wenn es substantiviert ist, dann geht das. Also ich hätte es noch vielleicht, nein, das ist, jetzt pass auf, das ist ohne finanzielles Interesse, das ist kein kleines L, das ist ein großes I. Ohne finanzielles Interesse. Aber dann müsste F trotzdem klein sein. Stimmt. Ohne Finanzinteressen. Ohne Ficken interessant. dann wäre dann klein. Ohne Frauen leben. Ohne Frauen leben. Ohne. Der sucht ja nur was für gewisse Stunden. Also, ne? Ohne Frauen leben. Ohne. Ohne fester Leben? Liebe Zuschauer, helft uns weiter. Was ist OFL oder OFI? OFI, OFL, klärt uns bitte auf, weil auch das wissen wir nicht. Ich meine, wer das wissen könnte, hast du vielleicht irgendeinen Akademiker oder Akademikerin, die das weiß? Hier, du hast doch... Ich habe hier total viele. Ich guck mal. Sie, 52 Jahre und aus WI. Kommt meist gut allein durchs Leben. Sie hat einen Studienabschluss, eine weiblich geformte Hüftpartie und ein Fahrrad. Die könnte das... Oder Fahrrad... Ohne Fahrrad leben. Ohne Führerschein leben. Ohne Führer leben. Vielleicht ist es ein Linker. Vielleicht war der in Hamburg dabei. Der ehrliche Mann. Also er ist auch ein Ehrlicher. Also ein Ehrlicher. Ein ehrlicher, netter, intelligenter, gesunder und gut aussehender, geschiedener, ohne... Ja, aber rassisch nicht einwandfrei, offenbar. Nee. Ohne... Ficken, ohne, das Schöne ist ja, wir sind ja explicit, also dürfen wir Ficken sagen. Genau, und das ständig und die ganze Zeit. Genau, also niveauvoller sportlicher Partner, wir halten fest, sie sucht ihn und die Anzeige geht los mit niveauvoller sportlicher Partner. Das ist schon, da ist schon die Wahrnehmung der Frau so, dass sie tatsächlich sich als Partner wahrnimmt, nicht als Partnerin. 60 bis 68 Jahre, da ist sie sich noch nicht so ganz einig. Für eine Beziehung auf Augenhöhe von junggebliebener und vielseitig interessierter Mit-60erin. Diese Anzeige ist irgendwie schräg. Für ein liebevolles Für und Miteinander gesucht. Ach, jetzt verstehe ich, dass sie nennt das Interesse als erstes. Ja, ja, klar. Du weißt doch, als anständige Frau kommt der Mann an erster Stelle. Ach so. Das verstehst du nicht, weil du dich nur auf moderne Beziehungen einlässt mit Augenhöhe, aber Frau eines gewissen Alters hätte gerne einen Mann, der sagt, wo es lang geht. Nee, sie möchte auch Augenhöhe. Eine Beziehung auf Augenhöhe von junggebliebener und vielseitig interessierter Mit-60erin. Für ein, also F-Punkt ein liebevolles Für und Miteinander gesucht. Also wir halten fest, 60 bis 68 darf er sein, 69 darf er nicht sein. Richtig. Ich verstehe diese Alterswünsche immer nicht. Naja. Genau, hier sucht eine erotische Frau zwischen 28 und 45. Das heißt, wenn sie 27 ist und erotisch ist, ist sie nicht für ihn. Mhm. Das ist ja mal eine Ansage. Ja. Ja, oder sie, 55, 1,60. Ich finde es aber wichtig, dass man die Größe mal weiß. Ja, ja. Sucht ihn als Lebenspartner mit Telefonangabe. Hä? Sucht sie wirklich einen mit einer Telefonangabe oder sucht sie einen, der eine Telefonanlage besitzt? Vielleicht hat sie kein Telefon und sucht ihn deswegen, weil er eine Telefonanlage hat. Ja, die möchte auch irgendwann mal in Here's My Number, So Call Me Maybe singen. Ich hätte noch einen Witwer mit Herz. Ja, machen wir. Der ist 68, 1,84, ehemaliger Top-Manager der Bundesbank, Akademiker. Sportlich reisefreudig, Kunst-Kulturliebhaber sucht neues Glück. Kontakt über Gratisruf. Der hat ein eigenes Callcenter geschaltet. Und geil. Nee, der nutzt das von der Bundesbank. Der nutzt aber das Callcenter von der Bundesbank. Guten Tag, Deutsche Bundesbank. Drücken Sie die 1, wenn Sie Ihren Kontostand abfragen wollen. Drücken Sie die 2, wenn Sie unseren ehemaligen Top-Manager kennenlernen wollen. Ja, genau. So läuft es. Das ist super. Das sollten wir, in den Markt sollten wir reindrängen. Hier, ich hab noch eine richtig... ich hab noch eine zweite. Jetzt pass auf. Oh, dann lass hören. Also, Bodensee-Fan. Attraktiv, sehr sportlich, selbstständig. 49 Jahre und 1,84 groß oder andersrum. Sucht junge, gut aussehende Wassernixe, sonnenhungrig, abenteuerlustig und unkompliziert für traumhafte Entdeckungstouren mit, und jetzt halte ich fest, Motorboot. Der ist schon einen Schritt weiter. Der kann sich schon einen Motor leisten. Der braucht nicht segeln. Genau. Nur mit Bild und Telefon. Also vom Boot ein Bild. Nein, sie wahrscheinlich von ihr. Also er will ein Bild von der Wassernixe, von der gut aussehenden. Achso, mit Schwanz oder ohne? Das ist eine gute Frage. Das steht hier nicht dran. Vielleicht sollten wir ihn mal schreiben und ihn fragen. Also lieber Bodensee-Fan, Vater von Johannes, wir sind uns einig. Verstehst du? Sowas von. Aber die Frau in der Sendung war schon gut, also die er da an Land gezogen hat. Die war schon ganz nett. Aber jetzt, ja, also. An Land gezogen, war also auch eine nix. Vater von Johannes ist der Hammer. Wie ist das? Wassernixe mit Schwanz, ohne Schwanz? Also mit... Also auf dem Bild. Auf dem Bild, genau. Also bitte mal erklären. Genau, also wir können nicht zaubern. Und so ein paar Infos brauchen wir. Alter. Aber du hast gesagt, du hast da noch voll den Hammer. Ja, ich habe noch voll den Hammer. Und zwar, das ist so richtig... Da schwingt richtig Romantik mit. Und du merkst, diese Frau ist auf der Suche. Eine Hälfte ist nichts. Das könnte so ein Valar Morghulis-Spruch sein. So, einmal Game of Thrones, was eine Hälfte ist. Nicht. Sowas schreibe ich in Poesiealben. Deshalb sucht nette, schlanke sie, 63 Jahre, die zweite für eine harmonische Partnerschaft. Also die zweite Hälfte. Sie sieht sich also nur als Hälfte. Sie ist also quasi gar nicht... Ja, sie ist ja schlank. Das heißt auf Deutsch, er muss auch schlank sein. Ja, genau, damit es einen fülligen Menschen gibt. Okay, also wenn du ein netter, humorvoller Mann bist, mit dem ich leben, lieben, lachen kann. Die 3L, die in jedem Leben wichtig sind. Dann freue ich mich auf deine Antwort. Also hier, liebe Jungs, wenn ihr leben, lieben und lachen wollt. Mhm. Ohne Altersrestriktionen, ne? Ja, sie selbst ist 63, aber der Rest ist wurscht. Also sie will einen humorvollen, netten, nett wäre ja dann auch der ehrliche, aber ja. Sie sucht ja keinen, der ehrlich ist, sondern sie sucht einen, der nett ist. Und ja. Humorvoll. Das ist der ehrliche wiederum nicht. Sonst, also ihr seht auch, nur um das mal klar zu machen, Elite-Partner versucht ja zu matchen. Und jetzt seht ihr mal, warum diese beiden Menschen nicht zusammenkommen. Der eine ist ehrlich und nett, aber eben nicht humorvoll. Und sie sucht jetzt eben... auch jemand, der noch humorvoll ist. Aber sie sucht auch zum Beispiel keinen, der intelligent ist. Sie sucht jemanden, mit dem sie leben, lieben und lachen kann. Richtig. Also diese Partnersuche ist einfach nicht so einfach. Genau, und sie ist keine Nixe. Sie ist auch keine Nixe. Also wir würden da vermitteln, aber es geht nicht. Nee. Also da können wir auch verstehen. Also ich denke, wir haben jetzt aber auch unsere Pflicht getan. Hast du echt niemanden mehr, der vielleicht sie sucht sie oder er sucht er? Weil ich meine, das muss ja auch mal, also wir müssen hier schon unserem... Ich hab sie sucht sie, aber weißt du, das ist mir ja fast schon zu platt, deshalb ist die wahrscheinlich nicht bei Elite-Partner, deshalb ist die da ausgesiebt worden. Also sie ist zwar eine Akademikerin, und zwar eine lebenserfahrene Akademikerin, aber die hat Lust auf Lust und fragt dann, welche gebildete Frau teilt dies mit mir? Ah, also sie sucht quasi Akademikerin. Vielleicht ist sie gar keine Akademikerin. Also sie sucht einfach nur eine Akademikerin. Sie behauptet, dass sie eine ist. Und sie sucht eine andere Akademikerin, die auch Lust auf Lust hat. Sind da irgendwelche Altersangaben drin? Nee, aber ich stelle mir das gerade so vor, dass sie eine andere Akademikerin, die Lust auf Lust hat, damit die sich gegenseitig geistig darüber austauschen können, wie das ist, Lust auf Lust zu haben. Ah, ich vergesse immer, Philosophen sind ja auch Akademiker. Der? Das ist immer das Problem. Also liebe Welt, nein, Philosophen sind keine Akademiker. Das sind einfach nur Menschen, die viel Bier, viel kiffen und irgendwo in einem Keller in einer Universität auch rumhängen dürfen. Wir hatten einen Turm, damit der Qualm besser abzieht. Ja, siehst, also... Moment, ich sehe hier gerade... Siehst du gehst da voll drin auf, oder? Nein, Moment, ich sehe gerade, es ist was Schlimmes passiert hier. Donald Trump ist Bundeskanzler geworden. Nein, Moment. Ich glaube, diese Sirene vorhin, das war nicht so toll. Nicht so toll? Liebe Zuschauer, ich wurde eben informiert, unsere Chefin Dolly ist verschollen. Nein. Doch, ich glaube, wir müssen an der Stelle die Sendung kurz unterbrechen. Wir melden uns wieder, wenn wir mehr Näheres wissen. Danke. Sagen wir Tschüss. Ja, Tschüss.